denn du machst alles aus Liebe und du hast ein gutes Herz für Tier und Mensch, für Tiere und Mensch. Tier und Mensch, für Tiere und Mensch.